so waren einer Frühlingstag im sonnigen Sorrent ein junges Mädchen und ein junger Mann. Die beiden gingen Hand in Hand im sonnigen Sorrent und ihres Lebens schönste Zeit begann. Sie waren mit dem Herz dabei und schworen sich die ewige Treu. Doch als er Abschied nahm und nicht mehr wiederkam, da weinte sie vor Gram. Für sie wird nie mehr Frühling sein im sonnigen Sorrent. Und das versteht nur wer. Versteht nur, wer die Sehnsucht kennt. Auf der Reise durch den goldenen Süden sah ich eine Frau unendlich schön. Doch ihr Blick schien leer und ohne Frieden in die blauen Fernen hinzusehen. Wollt sie mir als Antwort sagen, wie's mir eine andere dann erzählte, was um jene schöne Frau geschehen. Es war einem Frühlingstag im sonnigen Sorrent, ein junges Mädchen und ein junger Mann. Die beiden gingen Hand in Hand im sonnigen Sorrent, ihre Blumen schön einvergangen. Sie waren mit dem Herz dabei und schworen sich die ewige Treu. Doch als der Abschied nahm und nicht mehr wiederkam, da weinte sie vor Gram. Für sie wird nie mehr Frühling sein im sonnigen Sorrent. Und das versteht nur, wer die Sehnsucht kennt. Versteht nur, wer